Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Halleluja! Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Halleluja! Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt wunderbar. Rat, Kraft, Held, ewig, Vater, Friede, Fürst. Uralter Sang Jesajas, das Wort ist Fleisch geworden. Uralter Sang Jesajas, das Wort ist Fleisch geworden. Hat's nicht begriffen, wer schon für dich bereit war. Oh.